Gefunden hast und wir dich gefunden haben. Oh, wir danken, dass wir für ewig in deinem Vaterhaus leben und jetzt schon. Danke, Herr. Danke, Herr. Vaterhaus. Oh ja, sing, sing. Frische Auen, ah, das sind frische Auen. Das sind frische Auen und Weiden für uns. Oh, danke für frische Weiden, für frische Auen. Deine Liebe und deine Herrlichkeit. Lass dein Inneres zu ihm einfach fließen. Sagt in Hohelied 2,10: Mache dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Denn siehe, der Winter ist vorbei, die Regenzeit ist vorüber, ist vergangen. Die Blumen zeigen sich im Land, die Zeit des Singens ist gekommen. Und die Stimme der Turteltaube lässt sich hören in unserem Land. Der Feigenbaum rötet seine Feigen, und die Reben, die in Blüte stehen, geben ihren Duft. Mache dich auf, meine Freundin. Und er sagt dir zu jedem Einzelnen, zu seiner Braut, meine Schöne, und komm, meine Taube, in den Schlupfwinkeln der Felsen, im Versteck an den Felsstufen. Lass mich deine Gestalt sehen, lass mich deine Stimme hören, denn deine Stimme ist süß und deine Gestalt anmutig. Oh, wir danken dir, Herr, dass wir deine Braut sind und dass du uns hervorrufst, Herr, aus der Verborgenheit sichtbar zu werden, vor dir zu sein. Danke, Herr. Danke, Herr, dass unsere Stimme süß ist für dich. Oh, danke, Herr. Danke, dass du uns beschenkst mit deiner Herrlichkeit, mit deiner Liebe, mit deiner Lieblichkeit. Herr, du bist lieblich, du bist wunderschön. Oh, danke, Herr. Wir tauchen ganz ein, ganz ein, ganz ein, ganz ein, ganz ein in dich. Oh ja, lass alles los und tauch, tauch hinein. Seine Liebe, seine wunderschöne Braut bist du. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Also, da ist ein Fluss, der vom Thron Gottes ausgeht. Und sein Wasser geht bis an die Knöchel, bis an die Knie, bis an die Hüften. Und so, dass wir nicht mehr stehen können, dass wir nur noch schwimmen können. Er möchte, dass du schwimmst. Oh, fang an zu schwimmen, zu schwimmen, einfach zu schwimmen in seinem Strom, in seinem Lebensstrom, mit seiner Herrlichkeit. Schwimmen, schwimmen, schwimmen, schwimmen. Ah, danke für den Strom des Lebens, für den Strom des Lebens, der hier fließt. Danke für den Strom. Strom, ja, geh ganz hinein. Ah, danke, Herr. Das heißt, überall, wo das Wasser hinkommt, wird alles gesund. Es wird alles gesund. Es wird alles gesund. Herr, ich danke dir für den Strom, dass alles gesund wird. Alles gesund. Alles gesund in unseren Seelen. Alles gesund in unserem Körper. Es wird alles gesund. Oh, es wird alles gesund. Es richtet sich alles aus. Jede Zelle wird gesund. Oh, danke, Herr. Danke, Herr, für Gesundheit. Weißt du, Herrlichkeit ist Gesundheit, ist Frieden. Frieden. Frieden. Frieden. Frieden. Oh, Halleluja. Im Englischen heißt Krankheit, Disease, gebrochener Friede. Aber Gott ist mit seiner Herrlichkeit da, um jeden gebrochenen Frieden wieder in Frieden zu verwandeln. Oh, Halleluja, nimm diesen Frieden auf. Nimm seinen Frieden auf. Nimm seinen Frieden auf. Jeder Zelle. Frieden für deine Seele. Frieden in unsere Gedanken. Weißt du, Frieden in unserem Verstand. Frieden. Oh, weißt du, wenn du Probleme hattest mit vielen Gedanken, mit sich jagenden Gedanken, ja, kannst gerade mal deine Hand auf deinen Kopf legen. Oh, Vater, ich danke dir. Herr, wir bitten alle Gedanken in dein Gehorsam. Wir sagen, jetzt kommt Frieden, Frieden, Frieden in unsere Gedanken. Frieden in unserem ganzen Sinn, Frieden in unseren Verstand. Oh, Frieden. Oh, Frieden, danke, Herr. Wenn du körperlich angegriffen warst oder krank warst, kannst du deine Hand hier vorne auf deine Brust legen. Und Herr, ich setze Frieden frei jetzt in jeden Körper. In jeden Körper Frieden jetzt, Frieden. Frieden kommt in jeden Körper hinein. Danke, Herr. Der Strom des Lebens, der Strom des Lebens jetzt. Ich setze es frei in jeden Körper. In jeden Körper, in jeden Körper, in jede Ecke, in jede Ecke. Sag nicht, auch damit kann ich leben. Sein Lebensstrom, komm und nimm alles jetzt weg. Nimm Krankheit jetzt weg. Nimm Krankheit. Krankheit gehört nicht zu dir. Krankheit gehört nicht zu uns. Jesus ist gestorben dafür und hat gelitten, damit wir gesund sind. Damit wir gesund sind. Damit unsere Schuld uns vergeben ist. Danke. Danke, dass unsere Schuld uns auch vergeben ist. Unsere Schuld ist uns vergeben. Und wir vergeben heute Morgen. Bist du bereit? Vergib. Wenn es jemanden gibt, dem du vergeben musst, vergib. Lass los, lass los. Lass los. Und Friede wird in dein Herz kommen. Friede, der höher ist als alle Gedanken. Er ist höher. Möchte ich erfüllen mit diesem Frieden. Ganz, ganz, ganz, ganz. Weißt du, wir sind nicht hier, um aufgeregt und beunruhigt durch dieses Leben zu laufen. Sondern wir sind hier, um im Frieden zu leben. Aus dem Frieden heraus zu leben. Oh, nicht im Stress. Weißt du, ich bitte, ich sag nie mehr, ich bin so gestresst. Sag nein, vielleicht ist viel los, aber ich nehme deinen Frieden. Also gerade mal, wenn bei dir viel los war, auch einfach, oh, jetzt nimm seinen Frieden, nimm seinen Frieden, nimm seinen Frieden, nimm seinen Frieden. Ja, wir nehmen deinen Frieden. Wir trinken, weißt du, du kannst diesen Frieden richtig trinken. Trinken, trinken, trink dich voll, trink dich voll. bleib noch. Bist du getränkt? Halleluja, im Frieden. Oh, Halleluja. Sag nochmal zu deinem Nachbar, während du auf deinen Platz gehst. Oh, du bist völlig getränkt, voll erfüllt mit seinem Lebensstrom. Schön aus, wenn du lächelst und lachst. Oh. Oh, ihr Lieben, wie wunderbar, dass wir zusammen sind in der Herrlichkeit Gottes. Ist es nicht wunderbar? Halleluja. Sag mal noch zu deinem Nachbarn, so wunderbar, dass du neben mir sitzt. So wunderbar. Halleluja. Und wir sind so dankbar, dass unsere Freunde aus den Vereinigten Staaten, Joshua Mills, Janet Mills, Libby und Lissy, heute bei uns sind. Das ganze Wochenende, unsere Freunde, die wir schon lange kennen, oh, Diener der Herrlichkeit, Propheten. Halleluja, es ist uns eine Ehre, dass ihr da seid, das ist ganz wunderbar. Und ja, wir warten Starkes noch, es hat gestern stark angefangen. Halleluja, wir werden weiter und tiefer in seine Herrlichkeit einsteigen. Oh, steht doch mal bitte auf und lasst uns ihn mal herzlich begrüßen. So wunderbar. Halleluja. Juhu. Halleluja. Ja, und lass dich weiter fallen in die Herrlichkeit. Wir werden jetzt Janet Angela hören. Sie predigt uns das Wort. Und ja, gib dir doch mal einen kräftigen Applaus. Und ihre Übersetzerin Ulrike. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Glory. Ehre. Jesus. Jesus. Glory. Ehre. Jesus. Jesus. His freedom is in this place. Seine Freiheit ist an diesem Ort. One of the things I love and honor about this house. Eines der Dinge, die ich wirklich liebe und ehre hier in diesem Haus, is the freedom and the joy. ist die Freiheit und die Freude. The freedom of the joy in the spirit. Die Freude und die Freiheit im Geist. To move with his movements. Sich zu bewegen, wenn bewegt. To flow with his winds. Mit seinem Wind zu fliehen, zu fließen. To receive his fresh fire. Und sein frisches Feuer zu empfangen. To move in great power. Und in großer Kraft sich zu bewegen. And to be amazing witnesses of God's glory. Und erstaunliche Zeugen von Gottes Herrlichkeit zu sein. There's freedom that's been released already in this place today. Da ist schon Freiheit heute, die freigesetzt wurde. We're so honored that our family can come and celebrate this weekend with you. Und wir fühlen uns so geehrt, dass unsere Familie hierher kommen konnte und mit euch dieses Wochenende feiern können. This is a celebration weekend, amen. Das ist die Feier, oder? It's a party this weekend. Es ist eine Party dieses Wochenende. So you don't have to get all quiet on me now. So ihr müsst jetzt nicht ganz ruhig sein. If you feel like you need to let out a shout, you go ahead. Wenn ihr denkt, ihr müsst jetzt einen lauten Ruf tätigen oder so, dann geht. If you feel like you need to lift up out of your seat and run around this place in the fire of God, you go ahead. Und wenn ihr denkt, ihr müsst jetzt unter der Kraft Gottes aufstehen und hier rumrennen, dann macht es. You have the spirit of God's permission to move. Ihr habt den Geist Gottes, die Erlaubnis, euch zu bewegen. You have the permission from the Holy Spirit. Ihr habt die Erlaubnis vom Heiligen Geist. To manifest this freedom. Diese Freiheit zu manifestieren. Manifest the expression that he has imparted to you. Und diese Manifestation auch auszudrücken, die euch übertragen hat. However it is that he wills. Wie immer das möchte und wie das auch aussieht. Things might get a little bit strange around here. Es mag hier ein bisschen komisch dann zugehen. Things might be a little bit peculiar. Und vielleicht etwas ungewöhnlich. But isn't this who you've called to be? Aber ist es nicht das, wozu ihr berufen seid? A peculiar people. Ein besonderes Volk. A people of praise. Ein Volk des Lobpreises. A holy nation. Eine heilige Nation. A people set apart. Ein Volk, das abgesondert ist. If you're trying to be normal, stop. Wenn ihr versucht, normal zu sein, dann hört auf damit. You have not been called to live normal lives. Ihr seid nicht dazu berufen, normale Leben zu führen. You've been called to live an extraordinary life. Ihr seid berufen, ein außergewöhnliches Leben zu führen. You've been called. Hallelujah. You've been called to live a joy-filled life. Und ihr seid berufen, ein Leben voller Freude zu führen. You've been called to live a supernatural life. Ihr seid berufen, ein übernatürliches Leben zu führen. A life that's not limited and in a box. Ein Leben, das nicht begrenzt und in einer Box sich befindet. But a life that lives outside of limitations. Sondern ein Leben, das sich außerhalb dieser Begrenzungen bewegt. Because in the glory there are no limits. Denn in der Herrlichkeit gibt es keine Grenzen. There are no limits. Es gibt keine Grenzen. Can God really do what God said he can do? Kann Gott wirklich das tun, was gesagt hat, dass tun wird? Do you believe what his word says? Und glaubt ihr, was sein Wort sagt? Do you believe what the word says that you are? Glaubt ihr wirklich, was das Wort sagt, wer ihr seid? Do you choose to believe the word of God on purpose? Und entschließt ihr euch wirklich voller Absicht, dem Wort Gottes zu glauben? I choose to believe his word on purpose. Ich habe mich entschieden, voller Absicht, dem Wort zu glauben. I choose to be everything that the word says I can be. Und ich habe wirklich mich entschlossen, das zu sein, was das Wort sagt, dass ich sein kann. And the word is so filled with the truth of our identity as children of God. Und das Wort ist so erfüllt mit der Wahrheit von unserer Identität als Kinder Gottes. And one of the amazing benefits of being a child of God. Und eines der riesigen Vorteile, ein Kind Gottes zu sein, is walking in freedom. Ist wirklich, dass man in Freiheit gehen kann. Where the Spirit of the Lord is, wo der Geist des Herrn ist, there is freedom and there is liberty. Da ist Freiheit. And the Spirit of the Lord is here. Und der Geist Gottes ist hier. The Spirit of the Lord is within. Der Geist Gottes ist hier. And he's wanting to break out. Und er möchte rausbrechen. Do you give him permission? Gebt ihr ihm die Erlaubnis dazu? Lord, I'm going to break out. Dass er raus kann. I'm going to manifest. Ich werde ausbrechen. Ich werde manifestieren. Deinen Geist. Your freedom. Deine Freiheit. Sometimes people will say, put your seatbelts on. Und manchmal sagen Menschen so, also macht euren Sicherheitsgurt fest. Obviously, when you're driving, put your seatbelts on. Ich meine, wenn ihr Auto fahrt, dann ist es sinnvoll, das zu tun. But when you're in this house of freedom and joy, aber wenn ihr hier in diesem Haus seid, mehr Freiheit und der Freude, put your seatbelts on. Dann zieht nicht den Sicherheitsgurt an. Because you may just begin to soar. Denn ihr fangt vielleicht an zu fliegen. You may begin to walk in new realms. Oder vielleicht in ganz neuen Räumen werdet you may ihr gehen. Begin to run in the fire. Und vielleicht rennt ihr im Feuer. And fly high in the spirit. Oder ihr fliegt hoch im Geist. The possibilities are endless. Die Möglichkeiten sind grenzenlos. Are you ready? Seid ihr bereit? Are you ready? Seid ihr bereit? Yes, we're ready. Ja? Yeah? We're positioned, Lord. Herr, wir sind bereit, wir sind positioniert. We're positioned to receive the fullness. Wir sind positioniert, um die Fülle zu empfangen. In truth, we've already received his fullness. Und in Wahrheit haben wir schon diese Fülle empfangen. But may we be fully awakened to the revelation. Aber wir möchten völlig erwacht sein zu dieser Offenbarung. Of the power that he has given us. Der Kraft, die uns geschenkt hat. During the worship, I just became so thankful. Während der Anbetung bin ich einfach so dankbar geworden. Thankful that our heavenly Father gave us His Son, Jesus Christ. So dankbar, dass unser himmlischer Vater uns seinen Sohn Jesus Christus gegeben hat. And that Jesus Christ gave of His entirety His life. Und dass Jesus Christus seine Ganzheit, sein Leben gegeben hat. For you and I to walk in complete freedom and liberty. Für dich und mich, dass wir in vollkommener Freiheit gehen können. Forever and ever. Für immer und immer. And then not only that, but Jesus giving us the gift of the Holy Spirit. Und nicht nur das, sondern Jesus hat uns die Gabe des Heiligen Geistes geschenkt. The Spirit of the living God indwelling in you and I. Der Geist des lebendigen Gottes, der in dir und in mir lebt. Our Comforter. Unser Tröster. Our Counselor. Unser Ratgeber. Our teacher who can teach us in all things. Unser Lehrer, der uns in allen Dingen lehren kann. If there's something that you don't know how to do. Wenn es etwas gibt, wovon du nicht weißt, wie du es tun sollst. The Holy Spirit has been given to you and I to teach us in all things. Der Heilige Geist wurde dir und mir gegeben, uns in allen Dingen zu lehren. So we can actually live a life of no excuses. Wir können eigentlich ein Leben führen ohne Ausreden. Because we've been given the gift of the Holy Spirit. Denn wir haben die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. That has the ability to teach us in all things. Der die Fähigkeit hat, uns zu lehren in allen Dingen. I've come to learn I can't throw out an excuse anymore. Und ich habe keine Ausrede mehr, dass ich sage, ich habe es nicht gelernt. I can't say I can't. Und ich kann nicht mehr sagen, ich kann nicht. The Holy Spirit reminds me, der Heilige Geist erinnert mich, that I can do all things through Christ Jesus who gives me strength. Dass ich alles tun kann durch Christus, der mir die Kraft dazu gibt. You've been given this beautiful gift, this person of the Holy Spirit living inside of you. Und du hast die wunderbare Gabe des Heiligen Geistes, der Person des Heiligen Geistes empfangen, der in dir lebt. That is strength inside of you. Und das ist Stärke in dir. Power inside of Kraft you. In dir. Let's look in Acts chapter 2, since this is Pentecost weekend. Da heute, da das Pfingstwochenende ist, lasst uns mal schauen in Apostelgeschichte 2. I'm sure many of you have had supernatural encounters with this passage of Acts chapter 2. Und ich bin sicher, viele von uns hatten übernatürliche Begegnungen mit dieser Bibelstelle aus Apostelgeschichte 2. Starting in verse 1, when the day of Pentecost came, they were all together in one place. Und ab Vers 1, und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Well, who was all together in one place? Wer war alles zusammen an einem Ort? Well, if you look at Acts chapter 1, Jesus gave very clear instructions. Nun in Apostelgeschichte 1, da gab Jesus sehr klare Anweisungen. He spoke to a large group of people. Er sprach zu einer großen Gruppe von Menschen. And he said in Acts chapter 1 in part of verse 4, und im Teil von Vers 4 sagt er: Do not leave Jerusalem, but wait for the gift my father promised. Weicht nicht von Jerusalem, sondern wartet auf die Verheißung des Vaters. Which you have heard me speak about. Von der ihr gehört habt, dass ich darüber spreche. And in verse 5, for John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Und Vers 5, denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. And in Acts chapter 1 verse 7, Jesus continues to say, und in Apostelgeschichte 1 Vers 7 sagt Jesus weiter: It is not for you to know the times or dates the Father has set by his own authority. Es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. And so Jesus announced to them that they were about to receive power. Jesus hat ihnen angekündigt, dass sie Kraft empfangen werden, when the Holy Spirit comes upon them. Wenn der Heilige Geist auf sie fällt. Lots of people heard Jesus speaking. Viele, viele Menschen haben gehört, wie Jesus gesprochen hat. But there was a remnant that really heard Jesus speaking. Aber da war ein Überrest, der wirklich Jesus gesprochen hat. There was a remnant that followed the instruction. Es gab einen Überrest, der Anweisung gefolgt ist. It's one thing to hear the Lord speak. Es ist eines zu hören, wie der Herr spricht. But it's another thing to obey the instruction. Aber es ist was anderes, deinen Anweisungen zu gehorchen. And we read about the 120 that listen to and follow the instruction. Und wir lesen von den 120, die zugehört haben und seinen Anweisungen gefolgt sind. And here we are in Acts chapter 2 verse 1. Und da sind wir jetzt in Apostelgeschichte 2 Vers 1. On the day of Pentecost they were all gathered together in one place. An dem Tag der Pfingsten waren sie alle einmütig zusammen. They were positioned to receive. Sie waren positioniert, um zu empfangen. And here today, und hier heute, you are positioned to receive. Seid ihr positioniert, um zu empfangen. You've come and you've gathered on purpose. Ihr seid hier absichtlich hergekommen, habt euch versammelt. To receive a fresh impartation on this Pentecost weekend. Um eine frische Übertragung, Impartation zu bekommen an diesem Wochenende. You've come on purpose to receive fresh fire. Ihr seid absichtlich hierher gekommen, um frisches Feuer zu empfangen. And it's not just one measure. Und es ist nicht nur ein Maß. And it's just not two measures. Oder zwei. Or three measures. Oder drei. But it's an unlimited measure and continual flow of outpouring that he has reserved for you. Sondern ein unbegrenztes Maß beständigen Flusses und Ausgießung, die er hat für euch. Lord, we are positioned. Herr, wir sind positioniert. Lift up your hands, Lord. Say, Lord, I am positioned. Erhebt deine Hände und sagt, Herr, ich bin positioniert. To receive your fresh outpouring. Um deine frische Ausgießung zu empfangen. To receive the more. Um empfangen. Lord, I thank you for the fresh impartations. Ich danke dir, Herr, für die frische Ausgießung. The fresh empowerment. Für die frische Bevollmächtigung. To flow in your power and your spirit, in deinem Geist und in deiner Kraft zu fließen, to do what it is that you've called us to do, das zu tun, wozu du uns berufen hast, and to be everything that you've called us to be, und alles zu sein, wozu du uns berufen hast zu sein. We receive your precious spirit. Wir empfangen deinen kostbaren Geist. We receive. Wir empfangen. Let that be your daily cry unto the Lord. Lass das wirklich dein täglicher Ruf sein zum Herrn. Lord, I choose to surrender. Herr, ich entscheide mich, mich dir zu übergeben. I choose to believe your word on purpose. Ich entscheide mich, deinem Wort zu glauben. I choose to receive from your word and from your spirit. Ich entscheide mich, von deinem Wort und von deinem Geist zu empfangen. And so we see in Acts chapter 2 as they're gathered on purpose. Und wir sehen da in Apostelgeschichte 2, sie haben sich absichtlich versammelt. That suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. When the Spirit of God comes, it may get loud. Wenn der Heilige Geist kommt, dann mag es sehr laut werden. Might cause a little bit of an attraction of other people. Und es mag vielleicht dann zur Attraktion werden für andere Leute. It says in verse 3, they saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. Und Vers 3, und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. They saw tongues of fire. They saw flames of fire on the tops of people's heads. Und sie sahen wirklich solche Feuerflammen auf den Köpfen der Menschen. This is a little bit strange. Das sieht echt ein bisschen komisch aus, oder? This is a little bit peculiar. Das ist wirklich außergewöhnlich. And through that manifestation of fire. Und durch diese Manifestation des Feuers. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Wurden alle erfüllt vom Heiligen Geist und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. A manifestation took place. Eine Manifestation fand statt. Something very peculiar and strange took place. Etwas Seltsames und Besonderes. They began to speak in supernatural tongues. Sie fingen an zu sprechen in übernatürlichen Sprachen. Now this caused quite a stir and quite a commotion. Das hat ziemlich einen Aufruhr verursacht. Other people began to surround and see these people and they thought, oh, they look like they're drunk. Nun, andere Leute, die kamen dazu und die sahen diese Leute und die haben gesagt, oh, die sehen aus, als wären sie betrunken. It looked a little bit crazy. Ein bisschen verrückt. You may look a little bit crazy. Du magst vielleicht ein bisschen verrückt aussehen. When the Spirit of God comes upon you. Wenn der Geist Gottes auf dich kommt. Go with God. Geh mit Gott. Always go with God. Geh immer mit Gott. Because through this manifestation of what took place. Denn durch diese Manifestation dessen, was stattgefunden hat. People from all different tribes and cultures and nations surrounded them. Das sind Menschen, die es um sie herum kamen, die kamen aus allen unterschiedlichen Nationen und Ländern. And began to hear God's message through these tongues. Und durch diese Zungen fingen sie an, Gottes Botschaft zu hören. These people that surrounded, die Leute, die da drumherum waren, they knew that they didn't naturally speak in those languages. Die wussten, dass dieser Überrest, dass diese Menschen natürlicherweise nicht diese Sprachen beherrschten. But the Spirit of God enabled them to speak in a language that others could hear and receive. Aber der Geist, the Lord's message. Der Geist Gottes hat ihnen diese Sprache gegeben und so, dass die anderen die Botschaft Gottes hören und empfangen konnten. There is great power in praying in the Spirit. Es ist wirklich große Kraft im Gebet, in den Zungen, im Geist. As a believer, als Gläubiger, it is necessary, dann ist es notwendig, for us to speak in heavenly tongues, dass wir in diesen himmlischen Sprachen sprechen. It is not a luxury add-on to the life of believer. Es ist nicht so ein luxuriöser Zusatz it für unser Leben. It is not a gift that we look at as, maybe I'll take that. Und es ist nicht irgendwie eine Gabe, wo wir sagen, naja, vielleicht nehme ich das. This is a necessary gift that you and I as children of God need to be operating in every single day. Das ist eine notwendige Gabe, in der wir Gläubige jeden Tag wandeln müssen. There's power of praying in the Spirit. Da ist Kraft, wenn wir im Geist beten. Praying in the Spirit strengthens your inner man. Beten im Geist stärkt deinen inneren Menschen. This is a very powerful aspect of praying in the Spirit. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt des Gebets im Geist. When we do it, we are built up in the things of God. Wenn wir das tun, dann sind wir aufgebaut in den Dingen Gottes. By the very Spirit of God Himself. Durch den Geist Gottes selbst. Opening up in this way builds spiritual strength. Und wenn wir uns so öffnen, dann baut sich da geistliche Stärke auf. And it loses supernatural power. Und setzt übernatürliche Kraft frei. When you pray in the Spirit, wenn du im Geist betest, you're building spiritual strength, dann baust du geistliche Stärke. And you're losing supernatural power. Und du setzt dann frei übernatürliche Kraft. The power of God that is released through this gift. Und die Kraft Gottes, die durch diese Gabe freigesetzt wird, goes very deep. Geht sehr, sehr tief. When we choose to allow the gift of tongues to flow through us, wenn wir entschließen, dass die Gabe der Sprachen, des Sprachengebets durch uns fließen darf, we open up a spiritual doorway for every good and perfect gift. Dann öffnen wir ein geistliches Tor für jede gute und vollkommene Gabe. Envision this, that when you pray in the Spirit, jetzt stellt euch das mal bildhaft vor, wenn ihr im Geist betet, you're opening up a spiritual doorway. Dann öffnet ihr ein geistliches Tor for the things of heaven, dass die Dinge des Himmels to come to earth, auf die Erde kommen können. It's powerful. Das ist mächtig. We're enabling a flow from heaven to earth. Und wir befähigen damit einen Fluss vom Himmel auf die Erde. And not only does praying in the Spirit affect us spiritually, und dieses Beten im Geist, das beeinträchtigt uns nicht nur geistlich, but it affects us emotionally and even physically, sondern auch in unseren Gefühlen und selbst in unserem Körper. And there's been studies that have proven in even scientific methods, und es wurden wissenschaftliche Studien betrieben, die haben bewiesen, and through the word of God, und durch das Wort Gottes, that there's even physical benefits to praying in the Spirit. Dass es wirklich körperliche Nutzen gibt, wenn wir im Geist beten. Praying in the Spirit provides us with spirit-to-spirit direct communication. Und wenn wir im Geist beten, dann bekommen wir diese Kommunikation von Geist zu Geist. You have spirit-to-spirit communication access. Ihr habt Zugang zu dieser Kommunikation von Geist zu Geist. The Spirit himself testifies that we belong to God. Und der Geist selbst, der gibt Zeugnis, dass wir zu Gott gehören. And that we are God's children. Und dass wir Gottes Kinder sind. As we pray in this way. Wenn wir so beten. Romans chapter 8 verse 16. In Römer 8 Vers 16 says the Spirit himself testifies with our spirit that we are God's children. Da heißt es, dass der Geist selbst unserem Geist Zeugnis gibt, dass wir Gottes Kinder sind. As we pray in the Spirit, wenn wir im Geist beten, we are giving clear and direct access to God. Dann bekommen wir einen klaren, direkten Zugang zu Gott. So we have clear communication lines. Wir haben also eine ganz klare Kommunikationslinie. Direct access to God. Direkten Zugang zu These Gott. Communication lines are open. Seine Kommunikationslinien sind geöffnet. And they are free of all enemy interception. Und sie sind frei von jeglichem Zugang des Feindes. The enemy cannot interfere with this line of communication. In dieser Kommunikationsleine kann der Feind nicht dazwischen funken. The enemy cannot understand this line of communication. Diese Kommunikationslinie kann der Feind nicht verstehen. There's power in praying in the Spirit. Es ist wirklich Kraft im Gebet im Geist. Praying in the Spirit helps us to access the mysteries of God's glory. Und Gebet im Geist hilft uns auch zu verstehen und Zugang zu haben zu den Geheimnissen von Gottes Herrlichkeit. There's revelation that comes as we pray in the Spirit. Und wenn wir im Geist beten, da kommt Offenbarung. As we pray in the supernatural way, wenn wir beten auf übernatürliche Weise, we are moving heavenly realities into earthly dimensions. Dann bewegen wir die himmlischen Realitäten in irdische Dimensionen. We pray the mysteries of God. Wir beten die Geheimnisse Gottes, because praying in the Spirit connects us with his heart and his will. Denn im Geist zu beten, da haben wir Zugang zu seinem Herzen und zu seinem Willen. Praying in the Spirit also connects us to his desire for each and every situation that we take to prayer. Und Gebet im Geist, da haben wir auch Zugang zu seinem Wunsch und seinem Verlangen für verschiedene Dinge, die wir dann ausbeten können. In 1 Corinthians chapter 14 verse 2. In 1. Korinther 14 Vers 2. For anyone who speaks in a tongue, da ist es jeder, der in einer Sprache betet, does not speak to people but to God. Spricht nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Indeed, no one understands them. Keiner versteht sie. They utter mysteries by the Spirit. Denn sie sprechen Geheimnisse aus im Geist. But as we pray in the Spirit, und wenn wir beten im Geist, there's revelation that comes. Kommt Offenbarung. I remember when I encountered this supernatural impartation, the baptism of the Holy Spirit. Und ich erinnere mich noch, als ich diese übernatürliche Erfahrung gemacht habe, dieses Taufen im Heiligen Geist. My mother had just graduated to heaven. I was a teenager. Ich war Teenager und meine Mutter war gerade erst in den Himmel gekommen. And when she went to heaven, eternity became so much more real to me. Und als sie in den Himmel ging, dann wurde die Ewigkeit für mich so eine viel stärkere Realität. I didn't want to waste another moment. Ich wollte keinen Moment mehr vergeuden. I did not want to waste another day. Ich wollte keinen einzigen Tag mehr vergeuden. But live my life fully in surrender to Jesus Christ. Sondern mein Leben völlig hingegeben für Jesus Christus leben. I really understood that this life is not my own. Und ich habe wirklich verstanden, dass dieses Leben nicht mir gehört. That when I gave my heart to Jesus as a child, dass als ich als Kind mein Leben Jesus gegeben hatte, I gave him my life. Habe ich ihm mein Leben gegeben. And so as a teenager, und als Teenager, so many important moments were about to happen in my life. Da waren so viele wichtige Momente, die in meinem Leben geschehen sollten. And my greatest support system on earth went to heaven. Und mein größtes Unterstützungssystem ist in den Himmel gegangen. I realized I needed him more than ever. Und da wurde mir bewusst, ich brauchte ihn mehr als je zuvor. And I needed to access everything that he had for me. Und dass ich Zugang haben musste zu absolut allem, was er für mich hatte. And that was receiving the power of the Holy Spirit. Und das war die Kraft des Heiligen Geistes zu empfangen. Can't live this life on my own. Ich kann dieses Leben nicht alleine leben. I can't do anything apart from him. Ich kann nichts ohne ihn tun. We shouldn't even try. Wir sollten es nicht einmal versuchen. He's promised us an abundant life in every area. Er hat uns ein Leben in Fülle verheißen in jedem Bereich. And we've been daily invited into this opportunity. Und wir sind täglich eingeladen, in diese Gelegenheit hineinzukommen. To live in freedom and in power. In Freiheit und in Kraft zu leben. And so there I was in my living room with my father and my brother. Und da war ich in meinem Wohnzimmer mit meinem Vater und meinem Bruder. And a pastor friend of my father's. Und ein Pastorenfreund meines Vaters. And he led us into a simple prayer. Und er hat uns in ein einfaches Gebet geführt. To receive the baptism of the Holy Spirit. Um die Taufe des Heiligen Geistes zu empfangen. With the evidence of speaking in tongues. Mit dem sichtbaren Zeichen in Sprachen zu beten. And there I was in my living room. Und da war ich in meinem Wohnzimmer. Speaking an unusual language. Und ich sprach eine ungewöhnliche Sprache. I felt the presence of God so strong. Und ich fühlte die Gegenwart Gottes so stark. And even though my thoughts were like, "What in the world are you doing?" Und auch wenn meine Gedanken sagten, was in der What Welt in the world machst du are you da? Saying? Was sagst du da überhaupt? My faith connected to His Spirit. Hat mein Glaube sich verbunden mit seinem Geist? To believe that if I've asked, I shall receive. Und dieser Glaube, dass ich habe gebetet, ich empfange. And so even though it didn't make sense in my natural mind, und obwohl dies alles in meinem natürlichen Verstand überhaupt keinen Sinn my ergab, faith connected to the empowerment of the Spirit, hat mein Glaube sich verbunden mit der Bevollmächtigung the truth des Geistes, of his word, der Wahrheit seines Wortes, and I received my heavenly language. Und ich empfing meine himmlische Sprache. I began to notice that as I read the word of God, und ich bemerkte, während ich das Wort Gottes las, I understood it in a whole new way. Ich habe es auf völlig neue Weise verstanden. The level of clarity and revelation that I began to walk in. Und die Ebene von Klarheit und von Offenbarung, in der ich dann ging, is supernatural. Ist übernatürlich gewesen. The Spirit of God, der Geist Gottes, brings clarity to every situation. Bringt Klarheit in jede Situation. Praying in the Spirit, wenn man im Geist betet, enables us to offer perfect prayer to God. Dann befähigt uns das, perfekte, vollkommene Gebete zu Gott zu beten. When we don't know what to say and we don't know how to pray, wenn wir nicht wissen, was wir sagen sollen, wenn wir nicht wissen, wie wir beten sollen, we can say it and we can pray it in the Spirit. Dann können wir es sagen und im Geist beten. There are so many situations that I have personally faced in my life. Es gibt so viele Situationen, die ich persönlich in meinem Leben hatte, that I had no idea how to handle. Bei denen ich keine Ahnung hatte, wie ich damit umgehen sollte. But as I began to let go and let God, aber als ich dann anfing loszulassen und Gott zu lassen, and kirian dramo sotoro bashirian drama kasate bisian dramo sodorian drama shante, insert tongues. Und dann in Zungen. I began to be aware of what I needed to do. Da wurde mir bewusst, was ich tun sollte. I began to get answers to questions. Ich begann Antworten auf Fragen zu erhalten. And I knew that it was the Spirit of God because there was in no natural way I could know how to do it. Und ich wusste ganz klar, dass das der Geist Gottes war, weil auf natürliche Weise gab es keinen Weg, wie ich das hätte wissen können. The Holy Spirit helps us with our prayers. Der Heilige Geist hilft uns mit unseren Gebeten. As he begins to pray through us. Wenn er anfängt durch uns zu beten. What the Spirit says is holy, pure and blameless. Denn was der Geist sagt, ist heilig, rein und makellos. And as we pray in the Spirit, we yield to his words and his ways. Und wenn wir im Geist beten, dann geben wir uns hin seinen Worten und seinen Wegen. As we yield to his Spirit. Wenn wir uns dem seinem Geist hingeben. As we yield to his words and his ways. Und seinen Wegen und seinen Worten. He moves in and he moves through. Dann kommt er rein und wirkt durch uns. There is great needs here on the earth. Hier auf der Erde gibt es große Nöte. So many of you are in situations that are very urgent and critical, I'm sure. Und ich bin sicher, dass so viele von euch auch in Situationen sind, die sehr kritisch und sehr dringlich sind. And you really don't know what to do. Und du weißt wirklich nicht, was du tun sollst. But the Spirit of God knows what to do. Aber der Geist Gottes weiß, was zu tun ist. And you have a direct communication line with the Spirit of God. Und du hast eine direkte Kommunikationslinie mit dem Geist Gottes. This is the power of praying in the Spirit. Das ist die Macht, im Geist zu beten. Begin praying in the Spirit. Fang an, im Geist zu beten. Praying in the Spirit releases revelation glory. Und im Geist zu beten setzt auch Herrlichkeitsoffenbarung frei. As you speak the words of God, you give utterance to the secret things of God. Und wenn du das die Worte Gottes sprichst, dann offenbarst du oder sprichst die Geheimnisse Gottes aus. At times other may hear what you are saying and receive a divine understanding of those words. Und es mag Zeiten geben, wo andere hören, was du sagst und dann eine Offenbarung dieser Worte empfangen. Now I'm going to give you a peculiar example. Ich gebe euch ein spezielles Beispiel. There was a time that we were in Cairo, Egypt. Es gab eine Zeit, da waren wir in Kairo in Ägypten. And we had an opportunity to go into the pyramids of Giza. Und wir konnten da zu den Pyramiden von Giza gehen. And once I stepped into that pyramid, it became a little bit constricting for me to breathe, and I really wasn't comfortable. Und als ich da hinkam, da fühlte ich so eine Enge und hatte Schwierigkeiten zu atmen. Es war sehr unangenehm. Joshua proceeded to go all the way in. Und Joshua, der ging den ganzen Weg rein. And Lincoln and I proceeded to walk out of the pyramid. Und Lincoln und ich, wir sind ein bisschen aus der Pyramide rausgegangen. And I'm standing there, and a group of very intimidating men circle around me and Lincoln. Und ich stand da und eine Gruppe von sehr angstmachenden Männern, die standen um Lincoln und mich herum. And I began to feel a bit unsafe. Und dann habe ich mich etwas unsicher gefühlt. Because they wanted something from me. Weil die wollten irgendwas von mir. And I wasn't going to give it. Und das wollte ich nicht geben. And immediately the Spirit of God rose up in me. Und sofort stand der Geist Gottes in mir auf. And I went eye to eye with every single one of them that circled around me. Und ich habe jeden einzelnen so von Auge zu Auge angeschaut. And I began to fire out my supernatural tongues. Und dann habe ich meine übernatürlichen Zungen herausgefeuert. Now I had no idea what I was saying. Ich hatte keine Ahnung, was ich sagte. I wasn't trying to be rude. Ich habe auch nicht versucht, irgendwie böse zu sein oder so. I'm a Canadian. I'm a very polite person. Ich bin Kanadierin. Ich bin eine sehr höfliche Person. But I started firing out these supernatural tongues. Aber ich habe angefangen, diese übernatürlichen Zungen herauszufeuern. And there was a divine understanding. Und da gab es ein göttliches Verständnis, that came to these men that circled around me, dass diese Männer empfangen haben, die um mich herum standen, to turn around and walk away. Dass sie sich umdrehen mussten und gehen. And that's exactly what they did. Und genau das haben sie dann gemacht. I pulled heaven to earth in that situation. Ich habe in dieser Situation den Himmel auf die Erde gezogen. And I don't know if my tongues became a language that they understood, but they obviously understood what I was saying. Und ich wusste nicht, ob meine Zungensprache eine Sprache wurde, die die verstanden, aber offensichtlich haben sie es verstanden. They turned around and left us alone. Sie haben sich umgedreht und haben uns alleine gelassen. There's power in praying in the spirit. Es gibt Kraft, wenn man im Geist betet. There's a supernatural strength that comes as we pray in the spirit. Und wenn wir im Geist beten, kommt auch eine übernatürliche Stärke. There's been tasks and assignments that I've been given. Und ich habe Aufgaben bekommen. In different times of our life where we've done some massive cross-country moves. In verschiedenen Zeiten unseres Lebens, wo wir wirklich massive Bewegungen hatten, so durch das Land durch. In the midst of very busy ministry schedules. Und Umzüge inmitten von wirklich sehr, sehr vollen Terminkalendern. And I've been presented with things that in my own strength I couldn't do. Und ich stand dann Dingen gegenüber, die ich aus meiner eigenen Kraft nicht tun konnte. But as I pray in the spirit, aber wenn ich als ich dann im Geist betete, I receive a supernatural infusion of strength. Habe ich eine übernatürliche Kraft and empfangen. And I am telling you, I have lifted things that in the natural I couldn't lift. Und ich sag euch, ich habe Dinge hochgehoben, die ich im Natürlichen nicht hochheben könnte. I have moved things and accomplished tasks. Ich habe Dinge umgezogen, ich habe Aufgaben bewältigt. Even in time frames that would look naturally impossible. Und auch in Zeitfenstern, die natürlich unmöglich gewesen with wären. God, all things are possible. Mit Gott sind alle Dinge möglich. There are so many benefits. Es gibt so viele Vorzüge und Segnungen. There are so many powerful attributes to praying in the spirit. Und es gibt so viele mächtige Attribute, wenn wir im Geist beten. And I'm only covering some of them. Und ich kann nur ein paar davon behandeln heute. A life of power in miracles is activated through the baptism in the Holy Spirit. Ein Leben von Kraft und von Wundern wird aktiviert durch die Taufe im Heiligen Geist. Jesus Christ, who's our Savior and our example here on earth. Jesus Christus, der unser Erretter ist und unser Vorbild hier auf der Erde. He did not do any miracles or healing prior to his baptism. Er tat kein einziges Wunder oder keine Heilung vor seiner Taufe. In which he was filled with the Spirit. Wo er aufgebaut wurde vom Geist. We read in Matthew chapter 3 verses 16 and 17. In Matthäus 3, 16 und 17 lesen wir. And when Jesus was baptized, als Jesus getauft wurde, immediately he went up from the water, stand er sofort vom Wasser auf, and behold, the heavens were opened to him. Und siehe, der Himmel war geöffnet über ihm. He saw the Spirit of God descending like a dove. Und er sah, wie der Geist Gottes herabfuhr wie eine Taube, and coming to rest on him. Und kam und auf ihm ruhte. And behold, a voice from heaven said. Und siehe, eine Stimme vom Himmel sagte. This is my beloved son with whom I am pleased. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. The Bible tells us that following his baptism. Die Bibel sagt, dass nach seiner Taufe. Jesus went back to Galilee in the power of the Spirit. Ging Jesus zurück nach Galiläa in der Kraft des Geistes. That's Luke chapter 4 verse 14. Das ist Lukas 4 Vers 14. The baptism of the Holy Spirit, Die Taufe im Heiligen Geist releases God's power into your life. Setzt Gottes Kraft in deinem Leben frei. And this includes the power to work miracles. Und das umfasst auch die Kraft, Wunder zu wirken. One of the ways this power flows is through the gift of spirit-filled tongues. Und eine der Wege, wie diese Kraft wirkt und fließt, ist durch die Gabe der Zungen. Acts chapter 10 verse 38 says how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit. Apostelgeschichte 10, 38, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit dem Heiligen Geist. And with great power. Und mit großer Macht. And he went around doing good and healing all who were oppressed by the devil because God was with him. Und er ging umher und heilte und tat Gutes und heilte alle, die von dem Teufel bedrückt waren, weil Gott mit ihm war. There's miracle healing power that's released when you pray in the Spirit. Wenn du im Geist betest, da wird diese wunderwirkende Kraft freigesetzt. There's miracle healing power that's released over your life and the life of others as you speak in heavenly tongues. Und diese wunderwirkende Kraft wird in deinem Leben und in Leben anderer freigesetzt, wenn du in Zungen sprichst. They've actually done some scientific research. Und sie haben wissenschaftliche Untersuchungen angestellt, where they've seen the brain is proven to be under divine control during speaking in tongues. Wo sie zum Beispiel festgestellt haben, dass das Gehirn unter göttlicher Kontrolle sich befindet, während man in Zungen spricht. And as we engage in our heavenly language, the brain releases two chemical secretions. Und während wir in dieser himmlischen Sprache beten, konnte man sehen, dass das Gehirn zwei chemische Sekrete freisetzt, that are directed to your immune system, die sich direkt an unser Immunsystem wenden. Giving a 35-40% immune boost. Und es gibt unserem Immunsystem 35-40% mehr Power. Promoting healing in your body. Und sorgt für Heilung in unserem Körper. You should be speaking in tongues more than ever. Ihr solltet mehr als je zuvor in Sprachen beten. The mental clarity, the physical strength, die geistliche Klarheit, die körperliche Kraft. You know, there's a lot of mental warfare that we talk about that's going on in these days. In diesen Tagen ist sehr viel mentale Kriegsführung, die stattfindet. I would suggest let's pray in the spirit a little bit more. Ich würde vorschlagen, lasst uns ein bisschen mehr im Geist beten. There is great power in praying in the spirit. Es ist große Kraft, wenn man im Geist betet. There are so many more studies that have been done that are documented. You could even find them online, but more importantly in the Word, that shows the importance of praying in the Spirit. Es gibt so viele andere Studien dazu, und ihr könnt die alle online finden, aber noch viel wichtiger, ihr könnt es im Wort finden. But there's a couple things I want to do here this morning in a very short amount of time. Aber in sehr kurzer Zeit möchte ich ein paar Dinge heute Morgen tun. I want to give you an opportunity to partner with what God's doing here this weekend. Ich möchte euch eine Gelegenheit geben, Partner zu sein mit dem, was Gott an diesem Wochenende tun möchte. And I want to give you an opportunity to sow into the glory. Und ich möchte euch eine Gelegenheit geben, in die Herrlichkeit zu sehen. And then I want to give you an opportunity this morning. Und dann möchte ich euch heute Morgen eine Gelegenheit geben, für diejenigen, die Taufe im Heiligen Geist noch nicht empfangen haben, sie zu empfangen. To receive your heavenly language today. Um heute deine himmlische Sprache zu empfangen. And you know that it's so amazing with God, there's no limit to what he can do. Und es ist so erstaunlich mit Gott, weil es gibt keine Begrenzungen für das, was er tun kann. You may be already walking in this supernatural language, this gift. Und du bist vielleicht schon in dieser übernatürlichen Sprache und in dieser Gabe. But in everything there's growth. Aber everything gibt, in God there's growth. In Gott gibt es in allem Wachstum. Do you know that there's more languages that he has available for you? Wisst ihr, dass es mehr Sprachen gibt, die there's, er für euch zur Verfügung there's hat? There's ancient languages, there's foreign languages, there's new languages that are available Sprachen, for you. Es gibt fremde Sprachen, es gibt neue Sprachen, die euch zur Verfügung stehen. There's new dimensions of supernatural tongues that's available to you. Es gibt neue Dimensionen von übernatürlichen Sprachen, die are für euch verfügbar sind. Seid ihr bereit zu empfangen? Are you ready to receive? Seid ihr bereit zu empfangen? So I want to give you an opportunity today to sow into the glory. Ich möchte euch and you can do that by the cards that are geben. Underneath or in the seat in front of you. In die Herrlichkeit hineinzusehen. The obligation cards you can also give into the glory with cash. Ihr habt unter eurem Stuhl so eine Karte, da steht alles drauf. And then ihr könnt auch Bargeld geben. For the online group of people that are watching, there'll be a screen here that will come up with instructions for you to sow into the glory. Für die, die online schauen, da gibt es dann diese Anweisungen, was man alles machen kann, die Möglichkeiten zu geben. Of God, als Kinder Gottes, we are blessed to be able to be an outpouring. Sind wir gesegnet, um selber auszugießen. And so I'm going to invite you just to come to the front if you have the or maybe we'll just pass it around. Let's just pass the anointed glory containers. Lasst uns die gesalbten Herrlichkeitscontainer durchgeben. I feel like I don't want to just call them a bucket. Ich möchte das nicht einfach nur ein Eimer oder Gefäß nennen. They're holding seeds of glory. Sie beinhalten Samen der Herrlichkeit. That are being deposited into the nations. Die in die Nationen hineingegeben werden. And part of Pentecost. Und Teil von Pfingsten. Part of the manifestation of Pentecost. Teil der Manifestation von Pfingsten. Is that we are called to be witnesses of this power. Ist, dass wir berufen sind, Zeugen dieser Macht, dieser Kraft zu sein. Sowing into this house and into the ministries that are being represented here this weekend. Und wenn ihr seht in dieses Haus und in die Dienste, die hier an diesem Wochenende repräsentiert sind, the glory of God is touching and transforming nations. Da wird die Herrlichkeit Gottes Nationen berühren. Amen. Und transformieren. Do you believe Amen. It? Glaubt ihr das? The river of God is flowing in us. And through us. Der Strom Gottes, der fließt in uns und durch uns. We serve a God that's always unfolding, never withholding. Und wir dienen einem Gott, der immer neue Dinge entfaltet and für uns und nicht this is zurückhält. How we've chosen our lives to be. So haben wir unser Leben gewählt, dass es so sein soll. That they would be flowing. Dass es immer fließt. That we wouldn't hold on to anything too tightly. Dass wir nichts zu sehr festhalten. That if the Lord says give, then we give. Wenn der Herr sagt, gebt, dann geben wir. He's such a faithful God that as we give, we can receive to give again. Und er ist so ein treuer Gott, dass wenn er sagt, gebt, dann and geben so wir und wir empfangen wieder. You can begin to pass these anointed glory containers. So, und jetzt gehen diese gesalbten Herrlichkeitscontainer durch. I thank you for every seed that's sown into the glory. Und himmlischer Vater, wir danken dir für jeden Samen, der in die God, Herrlichkeit gesät wird. Ich danke dir glory that's assigned to each and every one of your children. Für die Ernte der Herrlichkeit, die ein Zeichen ist für jedes deiner Kinder. I thank you that even this weekend, Pentecost weekend, we're reminded of the double harvest. Und danke, dass wir an diesem Pfingstwochenende erinnert werden an die doppelte Ernte, die ein Zeichen für uns ist. And so we partner with your word and we partner with your spirit. Und wir sind jetzt Partner mit deinem Wort und mit deinem Geist. We align our lives to your word and to your spirit. Und wir legen unser Leben nach deinem Wort und nach deinem and Geist we choose fest. To trust in you. Und wir beschließen und entscheiden uns with dir even zu vertrauen. Our provision. Für unsere Versorgung. Bless each one. Segne jeden Einzelnen. And may they see the greatest demonstration of provision in their lives in Jesus' mighty name. Und sie mögen die größte Demonstration von Versorgung sehen in Amen. Jesu Leben. Namen. Amen. Amen. Amen. Amen. So, if you have not received, and you're going to be bold today. Und heute werdet ihr mutig sein. If you have not received the baptism of the Holy Spirit with the evidence of speaking in tongues, I want to invite you in this place to come down to the front. Wenn ihr die Taufe im Heiligen Geist mit dem sichtbaren Zeichen des Sprachenredens noch nicht empfangen habt, dann kommt nach vorne. It's going to take bold faith. Es benötigt mutigen Glauben and bold obedience und mutigen Gehorsam to see bold results. Um kühne, mutige Ergebnisse zu sehen. And so I want to invite you today, if you want to receive this power of praying in the Spirit. Und ich möchte euch einladen, wenn ihr diese Kraft des Gebet im Geistes empfangen möchtet. And you've never received the ability to pray in a supernatural tongue. Und ihr habt es noch nicht empfangen, dass ihr in der übernatürlichen Sprache beten könnt. Or maybe you're not sure if you have it. I want you to come down to the front today. Oder vielleicht bist du nicht sicher, dass du es hast. Dann komm nach vorne. Is everybody in this place a tongue talker? Ist jeder hier an diesem Ort ein Zungenbeter? There are so many benefits to praying in the Holy Spirit. Da gibt es so viele Vorteile, so viele Segnungen. Praise God. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Your life will never be the same. Dein Leben wird nicht mehr dasselbe sein. So there's three easy steps to receiving this gift. Es gibt drei einfache Schritte, um das zu empfangen. Number one, believing in your heart that God's word is true. Das erste, in deinem Herzen glauben, dass Gottes Wort die Wahrheit ist. Do you believe in your heart that God's word is true? Glaubst du in deinem Herzen, dass Gottes Wort wahr ist? Do you believe that as you ask, you shall receive? Glaubst du, dass wenn du betest, dass Seek du empfängst, and you shall find. Dass wenn du suchst, du wirst Knock finden, and the door shall be opened. Dass wenn du klopfst, dass die Tür aufgeht? When we ask of the Holy Spirit, we get the Holy Spirit. Wenn wir um den Heiligen Geist bitten, dann werden wir den Heiligen Geist bekommen. And so the second step in receiving the baptism of the Holy Spirit. Und der zweite Schritt darin ist, is accept and fully receive the gift of the Spirit that has been given to you as you asked. Akzeptiere und empfange vollständig die Gabe des Geistes und das, was dir gegeben wurde, wenn du gebeten hast. This is where faith comes in to the equation. Und da kommt der Glaube mit rein. That you believe God for what you've asked for. Dass du Gott für das glaubst, wofür du gebetet hast. That you believe that when you knocked on God's door, he opened this door to you without limitation. Dass du glaubst, dass wenn du an seine Tür klopfst, dass seine Tür öffnet ohne Begrenzung. And so we're going to pray together. Und wir werden zusammen beten. And then the way that you partner with this prayer, und so wie ihr dann mit diesem Gebet euch zusammentut, is you're going to open up your mouth. Ihr öffnet dann euren Mund. And you're going to begin to make sounds and utterances with your tongue, with your mouth. Und ihr fangt dann mit eurem Mund an, Töne und Laute von euch zu geben. Just like when we're little babies and we don't know how to talk. So wie bei kleinen Babys, die noch nicht wissen, wie man spricht. I don't know what your first word was, but with my children it was usually Dada before Mama. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, euer erstes Wort, aber bei meinen Kindern, da war das erste Wort Dada und nicht Mama. But my children, when they were getting their language here on earth, they were just making babbles and sounds. Dada. Aber als meine Kinder anfingen zu sprechen hier auf Erden, dann haben sie einfach so komische Laute gemacht. But over time they learn the English language or the German language and there's more than enough words coming out of their mouth because they've grown in it. Aber mit der Zeit haben sie dann angefangen wirklich die englische Sprache zu sprechen und es kamen mehr als genug Wörter raus, weil sie darin gewachsen sind. But it required my children to open up their mouth and release a sound. Aber es hat es erfordert, dass sie ihren Mund aufmachen und schon mal irgendwelche Laute rauslassen. And you may begin to open up your mouth and just have a repetitive sound over and over. Und du magst vielleicht deinen Mund öffnen und hast vielleicht nur einen Ton, der sich immer wieder oder eine Silbe, die sich immer wieder wiederholt. Go with God. Dann geh mit Gott und fang damit an. And as you give him that sound, und wenn du ihm dann diese Laute gibst, begin to give you another sound and another sound and another sound. Dann gibt er dir noch einen, noch einen, noch einen. And every day you get the opportunity to partner with his spirit and pray in tongues. Und jeden Tag hast du die Gelegenheit, mit seinem Geist dich zusammenzutun und in Sprachen zu beten und zu sehen, wie diese Sprache you'll sich entwickelt. Grow. Und die Sprache wird wachsen. And you'll feel your spirit connecting with his spirit. Und du fühlst dann, wie dein Geist mit seinem Geist sich verbindet. And some of you may feel a fire come upon you. Und manche von euch fühlen vielleicht, wie ein Feuer auf sie kommt. Some of you may not feel a fire. Manche fühlen vielleicht kein Feuer. We all experience and express God in so many different ways. Wir erleben und erfahren Gott alle auf so unterschiedliche Art und Weisen. But believe that what you've asked for, you have received. Aber glaube, dass das, worum du gebeten hast, dass du es empfangen hast. And so I'm going to pray a simple prayer and you're going to repeat it. Ich werde ein einfaches Gebet sprechen und ihr sprecht mir das nach. And then after you repeat this prayer, you're going to speak in tongues. Und nachdem ihr dieses Gebet wiederholt habt, werdet ihr in Sprachen beten. Are you ready? Seid ihr bereit? Are you ready? Seid ihr bereit? Are you ready? Seid ihr bereit? Will never be the same. Ihr werdet nie mehr dieselben sein. Lift up your hands. Erhebt eure Hände. Say Holy Spirit. Sag Heiliger Geist. I welcome you. Ich heiße dich willkommen. I welcome this baptism. Ich heiße diese Taufe willkommen. Of fresh fire. Und des frischen Feuers. Of fresh empowerment. Frische Bevollmächtigung. I receive my divine supernatural language. Ich empfange meine göttliche übernatürliche Sprache. I receive this baptism. Ich empfange diese Taufe. With the evidence of speaking in tongues. Mit dem Beweis des Sprachenredens. I receive your spirit, Lord. Ich empfange deinen Geist, Herr. And I receive this empowerment. Und ich empfange diese Bevollmächtigung. I align my spirit to your spirit. Und ich übergebe meinem Geist deinen Geist. And I thank you that as I've asked of your Holy Spirit in this way. Und ich danke dir, dass wo ich jetzt gebetet habe um deinen Geist. That I now receive this empowerment, this baptism. Dass ich jetzt diese Taufe, diese Bevollmächtigung empfange. This fire language. Diese Feuersprache. Of speaking in heavenly tongues. Des Sprechens in himmlischen Zungen. I want you to be bold and I want you to be loud. Ich möchte, dass ihr mutig und laut seid. Fire. God, I thank you for Holy Ghost boldness. Danke für God, I thank Kühnheit you for fresh confidence. Frische to flow with your spirit and in your word. In God, I thank Geist, you for fresh Wort. Fire that sets you frisches apart. Feuer. You're called Feuer. For the extraordinary. Du bist berufen zum Außergewöhnlichen. You're called to the abundant life. Du bist berufen zu einem überfließenden the supernatural Leben. Life. Das übernatürliche Leben. God, I thank you for that direct line of communication. Danke für die direkte spirit. Kommunikationslinie. Catapulting her. Katapultiere sie into her destiny in Jesus' in ihre name. Bestimmung. Freedom right now in Jesus' name. Freiheit jetzt im Namen Jesu. Kura bakasate. I just pray for a supernatural hunger and fire to speak in tongues more than you've ever spoken, even in German. Übernatürlichen Hunger und Feuer, mehr in Sprachen zu beten als je zuvor. Paul challenged the believers and he said, "I pray in the Spirit more than all of you." Und Paulus hat die Gläubigen herausgefordert und hat gesagt, that challenge to you today. Ich bete mehr als alle von euch in Sprachen. Be one that's praying in the Spirit. Und ich fordere euch heraus, seid solche, die im Geist beten. In an increasing measure. In wachsender Weise. Your Holy Ghost, heaven tongue talkers. This is who you are. Ihr seid Heiligen Geist Sprachensprecher. Das seid, and das you're ist bringing das, was heaven seid. To earth as you pray in your supernatural und language. Und wenn ihr so betet, dann bringt ihr den Himmel auf die Erde. Amen. Amen. And I want to corporately pray over all of you that are hungry for more. Und ich möchte beten für Lord, alle von euch, die mehr möchten. Danke, Herr, God, für mehr. God, we thank you for a fresh baptism. Danke für eine frische Taufe. We thank you for tongues after tongues after tongues after tongues after tongues. Wir danken dir für Sprachen über Sprachen languages über Sprachen. Upon languages und Sprachen upon languages und upon languages. We thank you, Father, for the ever flowing river. Wir danken dir für den immer fließenden Fluss deines Geistes. Lord, we thank you for this divine convergence of heaven to earth. Danke, Herr, für diese göttliche Bestimmung, dass Himmel auf Erde kommt. In Jesus' name. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Hallelujah. Halleluja, Amen. Vielen Dank an Janet und Ulrike für die Übersetzung. Was so wonderful. Halleluja. Komm, gib mir nochmal einen kräftigen Applaus. Halleluja. Woohoo. Halleluja, ihr Lieben. Pfingsten 2025. Yay. Sag nochmal zu deinem Nachbarn. Pfingsten 2025. Halleluja.